WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. So, liebe Leute, kleine Verspätung. Wir bitten, das zu entschuldigen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht heute. Gerne könnt ihr anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Susanne und ist 38. Guten Morgen, Susanne. Ja, hallo Domian, hallo. Hallo, hallo. Na? Ja. Weswegen rufst du an? Ja, also ich rufe an. Ich bin seit 17 Jahren drogenabhängig. Seit wie vielen Jahren? Und genau, seit 17 Jahren. 17 Jahren? Ja. Welche Drogen? Also 21. Also ich habe Heroin und Kokain genommen und manchmal konsumiere ich noch Heroin. Das heißt Kokain nicht mehr, aber heute immer noch ab und zu Heroin. Genau, ja, richtig. Damals habe ich auch beides mal gespritzt und so, aber das kann ich nicht mehr, weil davon wollte ich jetzt eigentlich erzählen. Das fing bei mir vor knapp 4 Jahren an. Ich, da war ich auch auf Heroin und ich war schwanger und es war auch ganz klar, dass ich das Kind abtreiben wollte. Ja, und dann, wie das so ist, wenn man auf Drogen ist, ne, dann sagt man sich heute nicht, morgen schon. Mhm. Dann schiebt man das immer ein bisschen, dann war es die 6. Woche, dann die 7. Woche, dann habe ich auch immer gesagt, da hast ja noch so und so viel Wochen Zeit, dann noch so und so viel Wochen. Ne, und man schiebt das immer so vor sich her. Ja. Und dann, dann war ich irgendwann, also dann war der Fötus schon längst tot, ja, und das habe ich aber nicht gemerkt, ne, weil man auch alles so betäubt. Der war tot durch den Drogenkonsum? Genau, richtig. Ja, also die Ärzte können es nicht genau nachvollziehen, an was jetzt, ne? Ob es auch so eine Fehlgeburt gewesen wäre, aber dann hätte man sie ja ausschaben müssen. Mhm. Und dafür bin ich eben halt nicht zu, also frühzeitig zum Arzt gegangen. Ja. So, dann war der Fötus tot und in der wievielten Woche warst du da? Da war ich im Moment, das war 9. Woche, ja. Genau. Mhm. Und dann hatte ich eine Sepsis dadurch bekommen. Mhm. Und dann hatte ich 10% Überlebenschance. Dann war ich auch 5 Tage im Koma, aber am 7. Tag, war ich erstmal so gedanklich auch wieder klar. Mhm. Und dann kam auch meine Schwester und so und meine Eltern waren dann im Urlaub noch. Ja, und meine Schwester sagte auch zu denen, braucht er nicht abzubrechen, weil die ist jetzt wohl übers Gröbste hinweg, also ne, da verbesserten sich die Werte, aber ich war immer noch dann, also 6 Wochen auf Intensivstation insgesamt, 2 Wochen noch auf normale. Heftiger Vorfall. Du hast dein Kind verloren, du hast dein Kind wahrscheinlich durch deine Fahrlässigkeit zu Tode gebracht. Das stimmt. Und richtig, du hättest dein Leben fast auch verloren. Richtig, genau. War richtig. Das ein Ereignis, das sich wachgerüttelt hat? Das muss ich ja ein bisschen weiter erzählen. Also dann habe ich auch erstmal 1,5 Jahre gar nichts gemacht. Mhm. Ne, das, dann war ich wirklich nur auf Ersatz, also auf Substitut. Mhm. Polamidon, das ist dasselbe wie Methadon eigentlich, oder das gleiche. Ja, und dann hatte ich aber so viel Schmerzen, weil ich hatte auch Thrombose bekommen im Krankenhaus. Ne, und jetzt muss ich dazu sagen, ich hatte noch so Phlegmonen an den Händen. Das hat sich alles durch die Sepsis, so Phlegmone haben sich da auch gebildet. Mhm. Da mussten die auch an den Handinnenflächen so 2 Schnitte machen, einmal rechts, einmal links an der Hand. Und seitdem sind meine Hände, meine Finger sind ein bisschen verkrümmt. Ne? Mhm. Das kann man zwar wieder richten operativ, aber das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, weil ich meinen Körper erstmal zur Ruhe bringen wollte. Jetzt verstehe ich nicht, Susanne, was du mir uns gerade schon erzählst, ist ja schon starker Tobak. Natürlich, ja. Und trotzdem konsumierst du heute wieder Heroin? Ja, pass auf, dann war es so, weil ich hatte dann sehr viel Schmerzen noch durch die Sepsis, ne? Weil ich hatte ja auch Thrombose bekommen, dadurch hatte ich auch mal ein offenes Bein und das hat ziemlich weh. Dann habe ich Schmerzmittel bekommen, vom Arzt auch verschrieben. Ich hätte auch Magen-Darm-Mittel nehmen sollen dazu. Ich habe die auch verschrieben bekommen. Das mach ist so mal, mach's mal nicht so chronologisch. Okay. Erklär mir mal einfach, warum du heute wieder Heroin nimmst. Genau, pass auf. Also, ne? Dann hatte ich vom Dreivierteljahr hatte ich dann einen Darmdurchbruch, eben mal durch die Schmerzmittel, die ich genommen habe. Und jetzt habe ich zurzeit auch einen künstlichen Ausgang. Ja. Und ja, jetzt bin ich eben halt noch auf Substitution. Also, und der Körper ist ziemlich ruiniert, was ich da höre. Genau. Für eine 38-jährige richtig. Frau. Warum nimmst du heute wieder Heroin? Ja, also, weil ich ja eben halt die Schmerzen, weil du wolltest jetzt gerade so jetzt ein bisschen springen, weil ich so Schmerzmittel, ne, genommen habe. Und ja, das hat mir auch nicht so geholfen. Und dann habe ich gedacht, Opiate wollten die mir nicht geben, weil die meinen für einen Drogenabhängigen oder einen Ex-Drogenabhängigen, ne? Also ja, dann habe ich mir das selbst gesorgt. Also letztendlich, um deine Schmerzen zu lindern, hast du wieder Heroin genommen. Richtig. Gut, das ist vielleicht so eine Erklärung. Wie findest du denn dass du das tust? Ja, ne, da es mir die Ärzte nicht geben wollten, ne, wie soll ich das finden, ne? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, die Schmerzen haben mich fast verrückt gemacht, wirklich. Sind die Schmerzen denn jetzt gemindert dadurch? Ja, auf jeden Fall. Doch. Wie hast du denn all die Jahre, wenn du Kokain ist teuer und Heroin nicht genau. Wie hast du das finanziert alles? Damals durch Prostitution und durch Diebstahl. Also, ja, so habe ich das finanziert. Ah ja. Und wie machst du es heute? Ja, heute kann ich es mir nicht mehr so groß leisten. Ich habe zwar einen guten Freund, der hilft mir manchmal finanziell aus, weil der ist selbstständig und so, findet er auch nicht gut. Der weiß das auch, dass das mir nur schadet, aber der hat mir auch so geholfen, dass ich jetzt also das erste Mal eine Reha machen werde und so. Oh ja, und das mache ich natürlich einerseits, um wirklich mal meinem Körper was Gutes zu tun, weil ich sag ja, das muss jetzt mal sein. Von was lebst du denn? Ja, also jetzt, seit Ende letzten Monats lebe ich von Rente. Von Rente. Weil, genau. Und der Freund finanziert dir ab und zu die Drogen? Er hilft mir, sag ich mal so. Ich sag mal eher, er möchte gern Nein sagen. Also es steht jetzt eine Reha an? Das ist genau. Und das ist jetzt auch so, dass man, also ich mache es einerseits für mich selbst, ne, und andererseits ist es gut, dass ich auch Druck habe, nämlich vom Gericht. Inwiefern? Genau, also man kann Reha statt Strafe machen, also umgangssprachlich sagen alle immer Therapie statt Strafe, offiziell ist das ja eine Reha. Achso, das heißt, wenn du nicht in die Reha gehen würdest, müsstest du in Haft gehen. Genau, richtig. Weil, ne, da wolltest du eben überspringen, weil ich dann 2014 habe ich eben halt nochmal durch einen geringen Drogeneinkauf bin ich dann erwischt worden, ne, wo ich mir dann das erste Mal wirklich wieder was gönnen wollte, gegen den Schmerz, den ich ja über die Ärzte nicht von Opiaten bekommen habe, weil sie ja sagen, für Drogenabhängige, ne. Ja, und wie gesagt, und dadurch habe ich 5 Monate ohne Bewährung bekommen. Ja, ja, und den Strafantritt habe ich heute bekommen. So, jetzt ist ein bisschen langsam. Heute. Der ist heute gekommen. Ja, heute. Und das heißt, du musstest nicht antreten, wenn du in eine Reha-Maßnahme gehst? Richtig, genau, pass auf, ne? Jetzt muss ich noch mal ganz kurz ausholen. Nee, ausholen ist immer nicht gut. Dann ist das immer so kompliziert. Okay. Susanne, 17 Jahre auf Drogen. Genau. Das ist eine ganz wichtige Zeit, die du bisher jetzt in deinem Leben verschwendet hast. Und deinen Körper ruiniert hast, deine Psyche ja auch. Was ist dein Wunsch und dein Ziel für, sagen wir mal, wenn du kommst jetzt auf die 40 zu, was so ab 40 sein soll in deinem Leben? Ja, mein Wunsch ist eigentlich, also ja, damals habe ich das Leben von meinen Eltern mal als spießig in Anführungszeichen erachtet. Und heutzutage denke ich, es gibt nichts Besseres, als so zu leben wie die. Mhm. Ja, das ist eigentlich mein Wunsch, denen es also ein normales nicht Leben zu machen. Genau. Mhm. Hast du denn irgendwie damals noch Zeit gehabt, eine Ausbildung zu machen, einen Schulabschluss zumindest zu haben? Ja, also ich habe, ich war mal in Irland als Austauschschüler. Mhm. Ne? Also war ich für ein Jahr. Und dann habe ich auch mein Abitur machen wollen in Aachen, dann bin ich nach Aachen gezogen, nachdem ich aus Irland wieder kam, weil ich komme aus dem Raum Düsseldorf und dann habe ich in Aachen also einen Bekannten kennengelernt, nachher kurz mein Freund gewesen, aber es war nur für 3 Monate. Jedenfalls bin ich in Aachen stecken geblieben und somit fing ich nachher an mit Drogen. Dann habe ich kurz eine Ausbildung zur Zahnarzthelferin gemacht, nachdem ich mein Abitur hast du nicht gemacht? Nee, nicht gemacht habe. Also ich habe am Gymnasium gemacht, das habe ich aber abgebrochen nach 1,5 Jahren. Das heißt, und dann de facto hast du nichts in der Tasche. Genau, richtig. Also einen Realschulabschluss schon? Ja, das habe ich mit der Reife schon. Wie möchtest du denn in der nächsten Zeit leben? Du hast gesagt, du möchtest normal leben. Was heißt normal für dich? Ja, ja, jetzt, wie gesagt, ich kann zwar arbeiten, aber jetzt nicht mehr fähig für den ersten Arbeitsmarkt, ne, wenn ich jetzt mal erstmal auf den beruflichen, auf das hinausgehen will, weil ich ja jetzt wirklich ein bisschen, also ich habe auch einen Schwerbehindertenausweis jetzt, ne, und so, und ja, wie will ich leben? Also ich kann ein bisschen arbeiten, neben meiner kleinen Rente, die ich kriege, so, und dann möchte ich eigentlich mit meinem sehr guten Freund, der mich jetzt schon sehr, so gut und so lange schon unterstützt hat, wir kennen uns schon 9 Jahre, und möchte ich mit ihm eine schöne Zeit verbringen. Er ist finanziell unabhängig, er ist selbstständig, er ist Kfz-Mechanikermeister, der hat auch 3 Angestellte aber, und so. Also der aber es ist, nur dein, es ist nur dein guter Freund, es ist keine Partnerschaft. Genau, aber es ist ein sehr guter Freund. Ja, das ist doch wunderbar. Ich denke, es ist schon... Das ist eine Säule im Leben. Ein guter Freund ist... Bitte? Das ist eine Säule im Leben, wenn man einen guten Freund hat. Das ja, ist ganz natürlich, wichtig. Das ist sehr wichtig. Und er hat mir wirklich auch beigestanden, also ich bin ohne, ich will jetzt nicht also eingebildet klingen, aber ich war eine hübsche Frau, bin noch eine hübsche Frau, aber nicht mehr so hübsch wie damals. Das gebe ich offen zu. Das wie hat ist, schon einige ist, Spuren hinterlassen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Susanne, wie ist das mit dem künstlichen Ausgang? Besteht die Chance, dass das nochmal rückverlegt wird? Ja, genau. Richtig. Also das, den habe ich jetzt, Moment, seit Juni. Seit Juni 2015, da ist der Darmdurchbruch passiert. Ja, das ist ja jetzt bald, also in 4-5 Monaten so. Manchmal kann es, also manchmal kann man es nach einem Jahr zurückverlegen, manchmal braucht man 15 Monate, es kommt darauf an, wie schnell sich der Darm erholt, haben die gesagt. Auf jeden Fall, die Perspektive hast du und die Hoffnung hast du auch. Natürlich, genau. Das Mensch, Susanne, dann wünsche ich dir aber für die Reha wirklich alles Gute. Und ich wünsche dir vor allen Dingen von ganzem Herzen, dass du deinen Wunsch erfüllen wirst können, nämlich ein normales Leben an der Seite zusammen mit deinem besten Freund, dass du das leben kannst und verbringen kannst. Du bist ja nun durch, du bist ja durch Höllen gegangen. Ja, das stimmt. Domian, ich habe da noch eine Frage, nämlich, also jetzt wollte ich ja die Reha machen, ne? Statt Strafe, ne? Das nennt sich so Paragraph 35, ne? Und natürlich habe ich heute in meiner Angst, ne? Weil ich sag mal, ich habe eigentlich keine Angst vor der JVA. Ich habe eigentlich nur Angst, ich sag mal, in diesem maroden Zustand, den ich bin. Und also mein Anwalt sowie auch meine Bewährungshelferin, die haben alle gesagt, entweder kommt bei dir ein Justizvollzugskrankenhaus in Frage, ne? Oder wir können auch Aufschub kriegen erstmal, ne? Aber das kann man ja auch nicht ewig, weil Vor was hast du denn Angst? Genau, ne, ich habe die einzige Angst, ne? Ich konnte ich mal 4 Jahre ohne festen Wohnsitz sein, ne? Also offiziell. Da ging das, da war ich jung, fit mit dem Körper, alles. Jetzt bin ich nicht mehr fit, verstehst du das? Ne, und weil dann kann man die Wohnung verlieren, das ist das. Ach so, wie lange wäre denn die Reha? Genau, also, ach so, dann verlierst du die Wohnung nicht, aber wenn du in den Knast gehst, verlierst du die. Aber ich hab's doch jetzt so verstanden, dass du nicht in den Knast gehst, sondern in die Reha-Maßnahme gehst. Genau, aber jetzt kommt, das ist es ja gerade, ne, die, jetzt, also, ne, diese Rentenversicherung, die hat mich jetzt verrentet erst seit dem 1. Februar. Jetzt wird es, glaube ich, kompliziert. Das kann ich ganz schnell sagen. Ja. Ja, die haben mir eigentlich schon eine Kostenzusage gegeben, ne? Ende Oktober. Ja, und dann haben die die zurückgezogen, als sie gehört haben, wie teuer diese hier für künstlichen Darmausgang und diese Susanne, trotzdem, das werden wir beide hier jetzt nicht lösen können. Da lassen wir uns jetzt Zeit, um im Hintergrund mit dir in Ruhe darüber zu sprechen. Das heißt, mein Psychologe, der Frank, wird dich gleich anrufen. Ja. Dann könnt ihr das alles klären. Wie gesagt, wünsche dir und drücke dir wirklich von Herzen die Daumen, dass das alles jetzt glatt läuft und du von den Drogen wegkommst und ein normales Leben führen kannst. Dankeschön. Das wünsche ich dir von Herzen. Und du legst bitte auf und der Frank ruft dich gleich zurück, okay? Ja, klar. Danke erstmal, Sehr gerne. Schade, dass du aufhörst. Ne? Aber so ist das. Ne? Dankeschön, liebe Susanne. Ja, alles Gute und wir melden uns gleich. Ich werde zurückrufen gleich. Ja, ne? Tschüss. Okay, ciao. Danke, tschüss. Und hier ist Mandy. Mandy ist 38. Guten Morgen, Mandy. Nee, jetzt habe ich was falsch gedrückt. Hallo, Mandy. Ja, ja da, guten Morgen. Da haben wir dich ja. Schön, dass du da bist, Mandy. 38. Ja. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, ich hatte eine schwere Kindheit gehabt und ich hatte 4 Fehlgeburten. 4 Fehlgeburten? Ja, meine letzten 2 Kinder habe ich vor 6 Jahren verloren. durch einen bösen Arzt, sagt man mal. Was heißt das? Er hat mir falsche Tabletten gegeben und hat mich nicht ordentlich untersucht und hat mich auch nicht gleich in die Klinik geschafft. Ich war dann nach sehr langer Zeit noch zu Hause, habe die Tabletten genommen. Was waren das für Tabletten? Gegen was oder für was sollten die sein? Ich hatte starke Blutung bekommen, bin zum Arzt gegangen, weil mein Arzt war nicht da. Bin zum anderen Arzt gegangen und er hat mich nicht untersucht, richtig. Und er hat gesagt, das geht nicht. Er hat mir Tabletten gegeben. Ich habe sie genommen und zu Hause ist es immer schlimmer geworden. Ich habe dann regelrecht Batzen bekommen, frische Blutbatzen. Mein Mann hat dann gesagt, nach 4 Wochen, wenn du jetzt nicht mitgehst ins Krankenhaus. Nach 4 Wochen? Nach 4 Wochen bin ich dann ins Krankenhaus gegangen. Du hast 4 Wochen diese Tabletten genommen mit den ja, Neben? Genau. Warum bist du nicht früher schon gegangen? Ja, ich bin dann ins Krankenhaus gekommen und... Meine Frage, wieso hast du 4 Wochen gewartet, nachdem das nicht besser wurde? Ja, weil ich Angst hatte vor dem Krankenhaus. Ja, ich habe immer so eine Phobie vor dem Krankenhaus. Das ist, ich bin kein Mensch, der gerne ins Krankenhaus geht. Ich will bei meinem Freund bleiben und nicht ins Krankenhaus. Da ging es ja um das Leben deines Kindes und um dein Leben. Ja, ich weiß, aber... So, und dann bist du nach 4 Wochen Fehlbehandlung und die Blutungen hörten nicht auf? Nein, die sind immer schlimmer geworden. Bist du in der wievielten Schwangerschaftswoche warst du da? Ich war im 6. Monat. Im 6. Monat schon? Im 6. Monat war ich, ja. Es waren Zwillinge. Das ist ja... Bitte? Es waren Zwillinge. Zwillinge. So, und dann bist du nach diesen 4 Wochen Fehlbehandlung ins Krankenhaus und was haben die festgestellt oder gemacht? Die wollten mich dann notoperieren. Das ging aber nicht, weil ich bei mir Blut gefehlt hat. Ich hatte keine rote Blutkörperchen mehr gehabt. Weil du so viel Blut verloren hattest? Weil ich zu viel verloren habe, ja. Ja. Dann habe ich noch Plasma bekommen. Dann haben sie mich Nachmittag operiert. Dann haben sie mir aber gesagt, dass es ein Junge und ein Mädchen war. Und dann lag ich noch 6 Wochen im Krankenhaus. Die Nieren haben dann bei mir ausgesetzt gehabt. Das heißt, die Kinder waren tot? Die Kinder waren tot, ja. Das ist ja hochdramatisch. Das heißt, wenn du früher gegangen wärst, hätte es eine Chance gegeben, dass die Kinder noch am Leben wären. Dann hätten sie eventuell retten können, ja. Wie denkst du darüber, dass du diesen, dass du das so gemacht hast? Ich habe meine Kinder umgebracht. Und die anderen beiden Fehlgeburten, wie sind die verlaufen? Die anderen, ja. Das ging durch das Stress von meiner bösen Stiefmutter her. Die hat mich immer so böse misshandelt und die hat gesagt, deine Kinder werden niemals das Licht der Welt sehen und du brauchst keine Kinder, du bist eh eine schlechte Mutter. Und das hat eben meine Stiefmutter halt zu mir immer gesagt. Und hast du diese Kinder aufgrund dieses Stresses so genau, dadurch habe ich die Kinder auch verloren, ja. Aber es gab nicht solche dramatische Verwicklungen mit Blutungen und Tabletten? Nein, das war nur das eine Mal. In welcher Zeitspanne ist das passiert, diese 4 Fehlgeburten? Die 2, das war, wo ich meinen Freund kennengelernt hatte. Ich bin dann gleich kurz drauf schwanger geworden. Also das war vor 14 Jahren ist das passiert. Also da war ich dann auch gleich das erste Mal schwanger. Aber die Kinder, die habe ich dann gleich verloren, weil ich dann eben halb ausgezogen bin von meiner bösen Stiefmutter und dann hat die immer noch... Das waren Einzelkinder, das waren keine Zwillinge. Nein, das waren Einzelne. Bei mir in die Nachbarwohnung eingezogen sind und sie hat immer geklingelt und hat immer meinen Freund hat sie runtergemacht und ging halt nicht mehr und der ganze Stress und das ging halt absolut nicht mehr und da bin ich dann ausgezogen und aber du bist dann nach 5 Jahren bin ich dann nochmal schwanger geworden und dann habe ich das auch wieder verloren, weil die mich wieder gefunden hat und dann bin ich komplett weggegangen, also komplett. Ich hatte dann keinen Kontakt mehr zu ihr. Bist du denn die Zwillinge? Ist das derselbe Vater gewesen wie von den ersten beiden? Den habe ich heute noch, meinen Freund, den habe ich heute immer noch. Das heißt, steht. Wir haben geredet über seine Mutter gerade. Nein, das war meine Mutter. Ich hatte Schwiegermutter. Ich muss dazu sagen, ich habe die beste Schwiegermutter der Welt. So eine liebe Mutter kann ich nicht haben. Weil die steht immer zu mir, egal was ist. Jetzt, auch meine Stiefmutter, die ist... Jetzt gingen gerade die Zeiten so ein bisschen durcheinander. Sagen wir es nochmal klar, wie lange liegt das jetzt zurück, dass du die Zwillinge verloren hast? 6 Jahre ist das jetzt. Das wären jetzt 7 Jahre, wären das jetzt. Ja. Hast du versucht, danach nochmal schwanger zu werden? Wir haben es versucht, aber es klappt halt nicht. Es ist irgendwie... Du hast gerade gesagt, ich habe meine Kinder auf dem Gewissen. Ja. Wenn ich eher gegangen wäre, hätte ich sie vielleicht retten können. Wie steht dein Partner denn zu diesem Vorfall? Er steht zu mir. Also er tut mich nicht irgendwie kritisieren oder so. Das macht er gar nicht, überhaupt nicht. Er hätte dich ja auch drängen können, eher ins Krankenhaus zu gehen. Hat er ja gemacht. Und du hast dich mit Händen und Füßen gewehrt. Ja, weil ich so eine Angst habe vor dem Krankenhaus. Ich habe riesen Angst. Das ist eben halt, ich kann da nichts machen. Ich habe da so eine Phobie und aber wie Krankenhaus und so lange draußen und nee, das ist nicht mein Fall. Und ich wollte nicht ins Krankenhaus. Ich bin ein Mensch, der immer gleich wieder aufsteht und gleich wieder heim will. Aber dir ist schon klar, dass es Ausnahmesituationen gibt, wo man ins Krankenhaus muss? Ja, ich weiß es. Auch mir ging es dann hinterher immer noch so schlecht. Wie hast du dir das denn damals gedacht, auch wenn das gut verlaufen wäre, wo hättest du die Kinder bekommen wollen? Ja, im Krankenhaus hätte ich sie sowieso bekommen. Ja, eben. Ja, aber ich wäre nicht lange draußen geblieben, vielleicht nur eine Nacht und dann wäre ich nach Hause gegangen, weil... Ich ja auch gerne zu Hause bin und da geht's mir auch besser. Aber Krankenhaus, das Wort Krankenhaus ist schon, das ist für mich schon eine Phobie. Ja. Hast du denn mal mit einem Arzt oder einem Psychologen darüber gesprochen, was das so bedeutet? Ich habe mal mit einem drüber gesprochen, ja. Ich habe mir aber gleich gesagt, dass ich keine Tabletten haben möchte, weil die hatten gleich das Plöckchen ausgepackt und haben sie zu mir gesagt, na, da können wir ihnen nicht helfen. Nee, ich meine, ohne Tabletten geht gar nichts. Und ich will keine Tabletten nehmen. Ich will nicht irgendwann auf was abhängig sein. Nur mal langsam. Also, ich meinte gerade die Frage bezogen, ob du mit einem Psychologen oder Arzt mal darüber gesprochen hast, was das mit dir gemacht hat, dass die Kinder gestorben sind. Nein. Darüber nicht. Und du warst auch noch nie bei einem Arzt. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wie du es gerade verstanden hast, wegen deiner Phobie. Nee. Weil du Angst hast, du sollst da Tabletten bekommen. Genau. Da war ich auch noch. Nee. Also wenn die grundsätzlich erstmal, Tabletten sind nicht alle zu verteufeln. Es gibt schon für gewisse Krankheiten und auch seelische Erkrankungen gibt es schon Medikamente, die gut und wirksam sind, von denen man nicht abhängig wird und die man auch nicht dauerhaft nehmen muss, aber die vielleicht eine Therapie unterstützen. Ich sage das nur so allgemein, um dir zu sagen, dass man nicht generell sofort alles ablehnen sollte, was mit Tabletten zu tun hat. Denn das scheint ja ein großes Problem für dich zu sein, diese Krankenhausphobie. Ja, und das ist ein ganz großes Problem. Ein ganz großes Problem. Und wer weiß, du bist erst 38 Jahre alt, was in deinem Leben noch mal passiert. Vielleicht wirst du noch mal schwanger, vielleicht kommt noch mal eine ähnliche Situation. Und dann darf sich das Ganze ja nicht wiederholen. Das heißt, ich finde, du musst dringend an dieser Phobie etwas tun und mit einem Psychologen, am besten mit einem Psychotherapeuten daran gehen. Ja, ich glaube, da kann mir keiner helfen. Das kriege ich nicht weg. Ach Mandy, was meinst du, was Ärzte und Psychiater und Therapeuten schon geleistet haben und was die alles wegkriegen? Du hast es ja noch nicht ein einziges Mal ausprobiert. Immerhin rufst du hier an, das ist ja schon mal ein Schritt. Das ist ja schon mal ein ganz besonderes. Ich habe auch lange daran gehabert, wie ich es machen soll, weil ich kann nur mit meiner Schwiegermutter drüber reden, ich kann mit meinen Freunden darüber reden. Was sagt denn deine, du hast ja zu der Schwiegermutter, sagst du, ein tolles Verhältnis, die ist ja nett. Was rät die dir denn, was sagt die? Die sagt immer zu mir, wenn alles gut ist, dann versuch's doch mal und geh doch auch mal. Und da habe ich zwar gesagt, aber ich gehe nicht ins Krankenhaus, weil dann hat sie gesagt, du musst auch nicht ins Krankenhaus jetzt, die dünn dich dann nicht gleich einliefern oder so. Und dann habe ich gesagt, nee, dann schaffen sie mich irgendwo in der schwedischen Gardine und dann bleibe ich da drinnen mit roten Wänden und was weiß ich, was es da noch so alles gibt. Und das möchte ich nicht. Ja, aber jetzt aber mal, wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Wenn du zu einem Psychiater oder einem Psychologen gehst und mit dem darüber redest, dass du eine Krankenhausphobie hast, was ja vergleichbar ist mit einer Zahnarztphobie, dann wird dich kein Mensch einliefern und irgendwo wegsperren. dann wirst du erstmal normal und ordentlich behandelt. Das kann ein paar, das kann ein paar Monate dauern oder vielleicht noch ein Jahr. Da gehst du ambulant hin, wie zu einem Arzttermin. Und dann gucken wir mal weiter. Weißt du, ich finde, du bist es deinen, auch deinen toten Kindern schuldig, das zu tun. Um Schlimmeres, um ein weiteres Unglück zu verhindern, was vielleicht entstehen könnte. Wie gesagt, du willst ja nochmal schwanger werden. Oder du kannst auch persönlich irgendwie erkranken und riskierst vielleicht sogar dein eigenes Leben, weil du so eine Angst hast, ins Krankenhaus zu gehen. Da muss was geschehen, da musst du was machen. Und es kann dir dabei nichts passieren. Du kannst nur gewinnen. Mhm. Und wenn es dir zu dumm ist, in so einer Therapie kannst du gehen. Du bist eine freie Frau. Ich habe hier im Hintergrund, das weißt du wahrscheinlich auch, immer einen Diplompsychologen sitzen. Der, ich schlage vor, dass er dir jetzt mal erklärt, nur erklärt, das ist für dich völlig unverbindlich, einfach nur mal erklärt, wie das in so einer Therapie vor sich geht, damit du keine Angst davor haben musst. Und er wird dir auch erklären, wie du das anstellst, wie man das macht. Wohnst du in einer größeren Stadt? Ja. Ja, wunderbar. Wieder. Wieder. Gut. Das heißt, da gibt's dann auch genügend Anlaufstellen. Ja, seit im Jahr wohne ich jetzt wieder ja. zu Hause. Gut. So, Mandy, dann schlage ich vor, mein netter Psychologe Frank ruft dich gleich an und erklärt dir mal die ganze Geschichte. Und dann rate ich dir dringend, da etwas wirklich zu unternehmen. Dringend. Ja. Ja? Wollen wir so verbleiben? Gut. Dann leg du bitte auf und der Frank ruft dich gleich an. Ja, danke schön. Alles Gute von Herzen, Mandy. Dankeschön. Tschüss. Tschüssi. 1.31 Uhr haben wir und hier ist unser Thema für morgen. Morgen heißt unser Thema ungewöhnliche Paare. Ich bin sehr gespannt auf die Sendung morgen, was ihr mir alles erzählen werdet. Also ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die so eine ungewöhnliche Partnerschaft leben, die von der Norm abweicht. Also zum Beispiel behindert, nicht behindert. Zum Beispiel Heteromann und Drag Queen, zum Beispiel Herr und Sklave, zum Beispiel hässlich, was man so hinlänglich hässlich nennt und vielleicht ganz toll, was man so hinlänglich ganz schön nennt und so weiter. Es gibt ganz viele gegensätzliche Paare oder vielleicht auch ein riesiger Altersunterschied in der Beziehung. Also ich bin gespannt, meldet euch, ihr könnt euch schon mal anmelden unter domian@wdr.de oder morgen vor der Sendung ab 0 Uhr anrufen oder natürlich gerne auch während der Sendung. Unser Thema ungewöhnliche Paare. Wer von euch ist ein ungewöhnliches Paar und hat Lust, mir ein bisschen zu erzählen morgen von eurem Glück, das vielleicht manche Menschen gar nicht für möglich gehalten haben am Anfang, als ihr zusammengekommen seid. Ungewöhnliche Paare, unser Thema morgen. Heute ist unser Thema ganz offen für alle eure Themen und hier ist Jutta. Ah, Jutta! Ich bin sehr stolz. Jutta ist 93. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Herzlich willkommen. Danke. Freue mich sehr, dass du da bist. Ja, ich wollte über das Altersunterschied sprechen. Ja. Und über das Altsein, dass das ganz anders aussieht, wie in allen Büchern drin steht. Wie sieht's denn aus, das Altsein? Wie ist es? Das ist auf jeden Fall vergnüglich. Und es geschehen lauter Dinge, die man gar nicht vorher weiß. Ach, sag bloß. Und da habe ich auch nicht gelernt vorher. Aber es ist doch wahrscheinlich nur vergnüglich, Jutta, wenn man gesund ist. Ja, ich meine, die Alterseinschränkungen, mit denen muss man sich arrangieren. Was ist denn vergnüglich am Altwerden oder sehr alt sein? Du hast ja nur schon stolze 93 Jahre. Ja, das... ja, der Grundsatz ist vielleicht, glücklich sein, habe ich mir immer gesagt, ist nicht davon abhängig, dass ich was bekomme oder dass ich was leiste oder dass ich irgendwie besonders brav bin oder sowas ähnlich, sondern das liegt in meiner eigenen Hand. Ja, ja aber ich kann immer... Ich kann immer sagen, das ist grässlich, was mir passiert. Mhm. Oder das ist, und dann kann ich überlegen, was kann ich daran ändern. Aber es gibt ja viele Menschen... Sobald ich es ändere, dann ändert sich's und dann ist es nicht mehr in dem Maße grässlich. Ja, das ist schön gesagt. Aber es gibt ja, du weißt ja selbst, es gibt ja, manche Menschen haben solche Schicksalsschläge, da lässt es sich schwer drehen und wenden, dass man sagt, naja, so schlimm ist es auch nicht. Nein, also ich meine, ich habe Situationen gehabt, da habe ich mir gesagt, ich weiß nichts, nicht? Es ist aussichtslos. Mhm. Und da, wenn man es von außen her anschaut, dann habe ich immer Glück gehabt. Da hat sich immer irgendwie, ich habe kein Geld mehr gehabt zum Studieren oder sowas ähnliches, nicht? Und dann hat sich auch eine Tür geöffnet, nicht? Dann hast du wirklich auch viel Glück gehabt in deinem Leben. Ich habe zigmal Glück gehabt und ich bin immer irgendwo, ich bin aus allen möglichen Schubladen geschubst. Du musst dir vorstellen, du sprichst mit einem Menschen, der ist erzogen worden von Eltern, die gehörten ins 19. Jahrhundert. Mhm, ist mir klar, ja. Und ich selber im 20. Und gesucht habe ich über das 21. Mhm. Und für meine Klassenkameradin war ich also immer 2 Jahre jünger, aber geistig war ich gleich. Ja? Ich kann mir das gut vorstellen, weil du bist die Generation meines Vaters. Ja. Insofern kann ich mir das vorstellen, auch wenn ich so über meinen Oma, meine Opa nachdenke. Das ist natürlich alles sehr, sehr, sehr weit weg. Aber ich möchte gerne nochmal darauf zurückkommen, was ist vergnüglich am Altwerden, am Altsein? Was vergnüglich dran ist? Ja. Das Vergnügliche ist eigentlich, dass du über dein Leben bestimmst. Ja? Dass man freier ich wird? Ich bestimme darüber, wie mir es geht. Ja? Ja, aber das kann man doch nicht immer bestimmen, wenn man jetzt hier zum Beispiel schwer krank wird. Aber ich kann darüber bestimmen, wie ich es aufnehme. Das stimmt. Unglück aufnehme Das ist eine hochphilosophische Herangehensweise ans Leben und das Schicksal. Ja, du hast völlig recht. Aber ich habe das Gefühl, in der Wirklichkeit, wenn mir irgendein Problem mir vorkam und ich mir gesagt habe, ich weiß nicht, was ich da handeln soll. Mhm. Ja? Und dann habe ich einfach nichts getan, nicht? Mhm. Ja? Oder ich habe einfach das, was ich als Verletzung empfunden habe, ja, vor meine Füße gelegt und habe mich umgeschaut und habe gesagt, was braucht der andere? Klingt sehr buddhistisch, was du da sagst. In dieser Blickwendung hat sich das Problem geändert. Die Ausstrahlung vom anderen hat sich geändert und meine auch. Ich habe gerade gesagt, das ist ein bisschen untergegangen. Du hast es wahrscheinlich. Da musste ich das Paket auf der Erde hat sich dann aufgelöst. Das war nicht mehr aktuell. Jutta, das klingt sehr buddhistisch. Ich sag, das klingt sehr buddhistisch. Bist du Buddhistin? Ja, genau. Also da komme ich darauf hinaus. Ich bin absolut christlichen Glauben, der verankert ist im 19. Jahrhundert, bin ich aufgewachsen. Ja, klar. Mhm. Und der ist im Grunde, habe ich zu den buddhistischen, was die buddhistische Erkenntnisse sind, die habe ich stückweise realistisch in meinem Leben erlebt oder erfahren. Ja. Verstehst du? Ich verstehe, Wenn ich mir jetzt zurücksage, ja, dann kann ich mich im Buddhistischen sehr leicht wiederfinden, nicht in der Enge eines kirchlichen Glaubens. Ja. Jetzt hast du gerade am Anfang des Gesprächs gesagt, dein Thema ist auch Altersunterschiede. Was meintest du konkret damit? Ja, Altersunterschied ist zum Beispiel, also wenn man für meine Klassenkameraden, wie gesagt, war ich zwei Jahre immer jünger aussehend. Mhm. Ja, es hat mich aber nicht gestört. Mhm. Ja. Und weil dem Unterricht konnte ich ja folgen, war ich ja genauso klug, nicht? Mhm. Und nachher war ich dann erwachsen, da wurden 10 Jahre, das fand ich dann schon irgendwie gemein. Also, ich verstehe. Das ist zu viel. Eine Relation, nicht? Die sich durchs Leben gezogen hat. Ja, und das hat sich dann summiert, nicht? Also, wie lebst du heute? Lebst du allein oder mit einem Partner? Ich lebe in einem Einfamilienhaus mit zwei verschiedenen Haushalten. Wie, erklär das also, mal. Ich wollte das nicht sagen, ich habe gelebt genau dein morgiges Thema, nicht? Mhm. Aber das wollen wir heute nicht ausbreiten. Es ist einfach, du kannst dir vorstellen, wenn ich drei Jahrhunderte Betrachter oder drin gelebt habe, ja, die mich beeinflusst haben, welche Stationen da alles da drin sind. Absolut, das ist hoch interessant. Das kannst du gar nicht vorstellen. Aber vielleicht erklärst du es uns netterweise doch ganz kurz, wie das da in deinem Haus, wie du da lebst. Das habe ich gerade nicht richtig verstanden. Ja, ja, einfach Parterre lebe ich, und habe meine Küche und meine Wohnung und so weiter. Ja. Und meine Küche und koche und sehe, dass mir jemand was kauft und so weiter. Und im ersten Stock oben wohnt ich weiß es nicht, meine Freundin, also jeweils eine Frau, nicht? Und das, was ich nicht erzählen wollte, aber dein Mitarbeiter hat schon gesagt, wenn ich drauf komme, kann ich sagen. Ja, natürlich, raus damit. Mein Mann hat statt auf die Universität zu gehen, hat der die 6 Jahre tot studiert, nicht? Was hat dann er verheiratet war er schon mal, dann war er geschieden. Da war ich außerdem noch der Scheidungsgrund. Jetzt kommen wir ein bisschen durcheinander. Also wir haben eine wir waren noch in dem Haus. In dem Haus ist eine gute Freundin von dir wohnt da. Ja, ja. Und wer wohnt da noch? Dieser Mann hat eines Tages gesagt, der hat er ist übrig geblieben von all seinen Kameraden, nicht? Also einzeln gegangen. Und der hat gesagt, eines Tages, da waren wir verheiratet und hatten 2 Kinder und haben so nach Summerhill und den 68er Jahren und so weiter alles gelebt. Summerhill, antiautoritäre Erziehung, großes Thema in den 70er Jahren, ja. Ja, ja, ja. Und dann hat er eines Tages gesagt, also im Krieg sind so viele Männer gefallen, also müssen sich 2 Frauen einen Mann teilen. Punkt. Ah, jetzt verstehe ich allmählich. Diese Frau, die da bei dir wohnt, mit mir zusammen. Mit der hattest du zusammen deinen Mann. Ist das so richtig? Wie? Mit dieser Frau, die da wohnt. Ja, ja, ja. Mit der hattest du zusammen einen Mann. Ja, ja. Ah, ja, das aber ist ja wir, hoch ungewöhnlich. In einer völlig anderen Sicht, wie du dir das jetzt vorstellst. Ja, ich merke schon, da müssten wir ganz lange drüber reden. Aber der Mann ist schon verstorben. Der Mann war ich 52 Jahre verheiratet und ist vor 7 Jahren verstorben. So, jetzt möchte ich dich auf ein anderes Thema ansprechen, Jutta. Du sagst, das Altwerden ist toll und vergnüglich. Mir erzählen ganz viele alte oder sehr alte Leute, worunter sie ungeheuer leiden, nämlich, dass peu à peu alle Menschen um sie herum wegsterben. Ja. Neulich hatte ich eine Anruferin hier in der Sendung, die sagte, ich kann keine Särge mehr sehen. Ich war mittlerweile aus so vielen Beerdigungen, die Dame war 82. Wie empfindest du das denn? Du hast doch auch schon sehr viele Menschen verloren. Ja, aber ich meine, ich bin einfach einzeln übrig geblieben, ja. Und das ich macht kann ja rechts nichts. Und links schauen, das ist mir egal. Ja. Und da ist über mein Alter zum Beispiel meine Formulierung, also ich bin 93, im April wäre ich 94, im 94. Lebensjahr und ich muss das nicht glauben. Ich bin ein lebendiger Mensch. Geht es dir denn gesundheitlich so ganz gut? Ja, ja. Du bist fit. Na, also ich habe nur die kleine Einschränkung. Okay. Aber keine großen. Im Falle kann ich nicht mehr aufstehen, außer dass ich mich irgendwo hochhelfen muss. Nicht? Wenn man so schon so ein Alter erreicht hat, oder du hast so ein Alter erreicht, hast du Angst vor dem Tod? Nein, mit dieser Nicht-Angst bin ich aufgewachsen. Das heißt, du bist völlig entspannt. Wenn es kommt, dann kommt's. Wie? Ich sag, du bist völlig entspannt. Wenn er kommt, dann kommt er. Ja. Sicherlich werde ich erschrecken, ja, vor der Plötzlichkeit und vor dem Unbekannten, aber sonst weiß ich, für mich, ja, ich habe meinen Körper geborgt bekommen, ja, den gebe ich nur zurück. Das heißt, du glaubst an eine Seele, die ich irgendwie... Ich glaube an einen lebendigen Menschen, ja. Ja, und glaubst du an Wiedergeburt? Ja, ach so, das ist mir uninteressant, aber schätzungsweise, ja. Könnte sein, dass es so ist. Ja, nur warum nicht? Warum nicht? Ja, natürlich, ja. Also, wenn du so abgeklärt den Dingen gegenüberstehst. Ja, das ist nicht abgeklärt, sondern es ist einfach, ich habe es stückweise erfahren. Mhm. Mhm. Also es ist völlig irre. Völlig irre. Also ich bin aus allen Schubladen rausgesprungen, weißt du. Als dein Partner, mit dem du so lange zusammen warst, als der gestorben ist, was war das für dich? Eigentlich mit diesen 52 Jahren. Ich habe mir gesagt, der ist ein Teil in mir. Der hat mich ja mit geformt. Ja, also keine von den Freunden, die ich hatte, die ich also vielleicht mich ansonsten hätte heiraten können, hat seinen Beruf gehabt. Ja, und seine Möglichkeiten, seine Eigenart, mit mir umzugehen oder mich zu lehren oder mich auch zu zwingen oder weiß der Kuckuck was alles. Das heißt, du hast das so empfunden, dass er eigentlich da ist, immer noch da ist, weil er ein Teil deines Lebens ist. Ja, er ist ein Teil meines Inneren, ja. Mhm. Ja. Also ich habe nicht entwickeln müssen ein Ego, was sich immerfort beweisen muss. Liebe Jutta, ich finde das ganz toll, dass du angerufen hast und leider müssen wir das Gespräch jetzt beenden. Ich finde, man sollte viel mehr und viel intensiver mit alten Menschen sprechen, die heute gar keine große Achtung in unserer Gesellschaft genießen, weil ihr eine besondere Sichtweise auf das Leben habt und ich glaube, jeder junge Mensch davon profitieren kann, davon zu erfahren. Ja. Früher aber es ist also, und wenn du jetzt aufhörst, ja, dann sehe ich, dass du einen neuen Beruf kriegen wirst. Und meines Erachtens hast du den schon im Blick. Das finde ich auch sehr lustig. Und dann stelle ich mir vor, dass du dann mal in deiner Nachfolgesendung als Zuschauer anrufst. Das fand ich doch lustig. Das wäre sehr lustig, in der Tat. Liebe Jutta, vielen Dank für das nette Gespräch und interessante Gespräch. Ja. Dir wünsche ich alles Gute und gutes Leben weiterhin. Also ich bin nicht alt, sondern ein lebendiger Mensch. So, genau, ganz genau. Gut. Alles Gute. Genauso wie du auch. Genau wie ich auch. Danke. Hab's weiter gut und schön. Ja, ja. Tschüss. Ciao. Das ist ja toll. Respekt, Respekt. Und was für eine Gnade, wenn man das Leben so sehen kann. Ich glaube, oder wenn man zu einer solchen Weisheit gekommen ist. Ich glaube, dann ist es wirklich schön, das Altwerden. Aber das ist natürlich nicht allen Menschen beschieden. Hier ist Charlie. Entschuldigung, Charlie, 29, hallo. Ja, hallo. Ach, eine Frau, ich dachte ein Mann. Nee, ist abgeleitet von Charlene. Ich verstehe. Charlie, erstmal wollte ich sagen, die Dame eben, du hast vollkommen recht, dass die jungen Leute von den Älteren noch profitieren und tolle Sachen da hören können. Ich selbst bin Altenpflegerin und kann das nur bestätigen. Ja, es gab ja Zeiten schon auf der Welt in der Antike, wo alte Menschen ein hohes Ansehen genossen haben und wo man interessiert war, sich mit ihnen auszutauschen. Heute gilt ja nur Jugend und Schönheit und der Rest wird schnell beiseite geschoben. Genau so ist es. Ist ich finde es ganz, ganz toll, mich mit meinen Leuten zu unterhalten und ganz, ganz viel von früher zu erfahren. Also, ja. Charlie, aber du hast zu einem bestimmten Thema angerufen. Was ist genau das für ein Thema? Ich habe seit 3 Jahren einen Freund und bei uns ist ganz, ganz doll ein Problem, dass sexuell das ganz schlimm ist. Also da läuft gar nichts, ne? Und Seit wann schon nicht mehr? Tja, also eigentlich war das von Anfang an ein Problem. Dazu muss ich sagen, dass als wir uns kennengelernt haben, ich glaube, wir haben uns irgendwie 2-3 Mal getroffen. Und genau zum Valentinstag wollten wir unser 4. Date haben. Da ist aber dann mein Papa verstorben. Genau, und er war dann aber, obwohl wir uns ja noch gar nicht gut kannten, schon gleich für mich da. Er hat sich nicht zurückgezogen und hat gesagt, ich lasse dich in Ruhe und so. Ja, das würde ja auch manch einer machen. Er war dann einfach da. Also er hat sich nicht aufgedrängt, aber er war da für mich, wenn ich ihn brauchte. Das heißt, also als wir zusammengekommen sind, war ich schon in einer blöden Situation. Gut, aber das hat sich dann ja sicher nach einigen Monaten etwas entspannt. Genau, es hat sich entspannt. Dadurch, dass er für mich da war, hat sich das auch relativ schnell ergeben, dass man sich sehr schnell nah und innig war, weil ich ja in diesem Thema viel mit ihm gesprochen habe und er auch da. Aber das heißt, die Beziehung fing eigentlich schon aufgrund des Trauerfalls bei dir ohne Sexualität an? Ja, nicht komplett ohne, also sagen wir mal reduziert. Reduziert und Aber es war schön, es war jetzt nicht so, dass ich total gehemmt war oder es nicht wollte. Mhm. Wir hatten Sex die ersten 3 Monate, aber ja, ganz wenig, sag ich mal. Und es war halt auch, da hat man schon gemerkt, ich glaube, das war auch unabhängig davon, was jetzt mit meinem Papa da passiert ist, dass einfach, ja, da kein Vibe zwischen uns war, ja. Mhm. Also einfach... zwischen euch beiden, also weder genau. Du zu ihm und auch er zu dir keine ja. Spannung empfindet. Genau, aber nur hinsichtlich der Sexualität. Ja, das heißt, das hat sich dann die ganzen 3 Jahre so durchgezogen, dass ihr wenig miteinander schlaft. Also letztendlich kann ich dir sagen, wir haben in 3 Jahren, die wir zusammen sind, ganz wenig Sex gehabt. Ich glaube, ich kann das an 2 Händen abzählen. Mhm. Und dazu kommt halt noch, dass er von Hause aus, also von Natur aus, wofür er nichts kann, ne, schon ganz, ganz wenig bestückt ist. Also er hat einen ganz kleinen Penis. Mhm. Ist das für dich unattraktiv? Na, unattraktiv in dem Sinne nicht, aber es ist halt so, dass man dadurch tatsächlich nichts merkt oder das überhaupt nicht schön ist. Also ich bin die wenigen Male, die wir Sex hatten, auch nie gekommen. Mhm. Also es ist... In der Tat ist das ein Problem, wenn ein Mann einen viel zu kleinen Penis hat. Wie groß ist er denn erigiert, weißt du so ungefähr? Tja, ich würde so sagen, so lang wie mein Zeigefinger. Zwar jetzt nicht so schmal, aber... Wie der Zeigefinger... Ja, also wirklich schon, und ich habe eine Frauenhand. Gibt schlimmere. Ich dachte, ich hätte gesagt, so groß wie ein kleiner Finger, das wäre natürlich... Ja. Aber egal, das offensichtlich scheint das ein Problem zu sein bei euch und offensichtlich kann er das auch nicht auffangen durch andere sexuelle Praktiken mit dir. Genau, also es ist auch so, dass er bemüht sich, ne, er versucht irgendwie, aber es ist einfach, es ist, ich würde sagen, ich habe noch nie so schlechten Sex gehabt. Hast du denn den Wunsch, dass er mit dir öfter schlafen will, doch öfter schlafen will, als du mit ihm? Nee, kann ich nicht sagen. Er ist in letzter Zeit so, dass er öfters mal probiert, ja. Mhm. Also er macht mal Ansätze und so. Aber ich kann es selbst von mir auch nicht verstehen, aber es ist so, ich werde überhaupt nicht geil, gar nicht. Da passiert einfach nichts. Ich finde es eher schon, ich würde nicht sagen abtörend oder... Aber es ist für mich wie so eine Art Überwindung. Ich kann aber das gar nicht sagen. Vielleicht wenn ich abturnend, aber es kühlt dich ab. Es ist extrem eingeschlafen einfach. Mhm. Es kommt nichts mehr auf. Redet ihr darüber? Ja, wir haben eine Zeit lang relativ viel drüber gesprochen. Aber es ändert ja letztendlich auch nichts daran, dass es ja, selbst wenn wir Sex hätten, ja nie toll wäre. Mhm. Wie ist das? Kann, du bist eine junge Frau. Ich schätze, dass er ungefähr auch in deinem Alter ist. Stimmt genau. Das? Ja gut, dann hat man ja seine Bedürfnisse. Wo gehst du mit deinen Bedürfnissen hin? Ja, ich bin letztes Jahr im Sommer, 3 Monate lang hatte ich schon eine Affäre. Also ich bin schon fremdgegangen. Oh, weiß er das? Nee, das weiß er nicht. Ist er auch fremdgegangen? Das weiß ich auch nicht, aber ich schätze es nicht so ein. Er ist von Hause aus, vom Typ her schon ein ganz, ganz ruhiger. Er hat auch sehr viele Probleme mit sich selbst, da er sehr stark stottert. Mhm. Er lernt nicht so leicht Leute kennen. Und wenn, dann dauert das auch ewig. Und er lässt wenig Leute wirklich in sein Herz, sage ich jetzt mal. Ne? Nun ist das ja kein Zustand, Charlie, für die nächsten 30 Jahre. Ne? Ja, das ist das Problem, genau. Ne? Mhm. Man sitzt da und denkt sich, Mensch, was machst du denn? Ja, wie soll das weitergehen? Also du bist schon fremdgegangen. Ich meine, du hast ihn betrogen. Ja. Das ist ja schon ein krasser Vorfall. Das ja, aber ich kann ja auch sagen, ich fühle mich nicht schlecht. Mhm. Aber dann müsstest du auch so viel Rückgrat haben und es ihm sagen. Ja, also ich denke ja auch, dass er das schon ahnt oder weiß. Er hat mich auch schon mehrfach direkt gefragt, und du ob hast ich ihn belogen. Denn da nicht schon jemand anders gehabt hätte oder ob da nicht schon mal was gewesen wäre. Und du hast ihn belogen? Ja, da habe ich nie gesagt. Genau, ich habe gelogen, ja. Ja, das geht nicht. Das finde ich nicht gut. Es ist ja nicht, es bringt ja nichts. Es ist ja, entschuldigt, ich bin etwas erkältet. Das ist ja eine schlechte Grundlage für eine Beziehung, sich da irgendwie so durchzulügen, diese Unzufriedenheit. Letztendlich glaube ich, Charlie, ich sag's mal ganz, ganz, ganz krass heraus. Wird das und sollte das auf eine Trennung hinauslaufen zwischen euch beiden? Meinst du? Ja, so wie du es mir schilderst. Du hast es mir so geschildert, dass da alles ausgereizt ist zwischen euch beiden. Da kannst du auch nichts mehr reden. Irgendwann kann man auch nicht mehr reden, da gebe ich dir recht. Ja. Da, entweder wirst du geil oder du wirst nicht geil. Da kannst du 10-mal drüber reden, aber... Genau, irgendwann, wenn nichts passiert, passiert nichts mehr. So, du hast andere Bedürfnisse, du schätzt ihn als Mensch, als Freund, das ist ja auch alles ehrenwert, das macht das Ganze ja auch kompliziert. Aber du willst einen leidenschaftlichen Lover haben. Und das ist er nicht. Und das bist aber du... Aber weißt du, was ich mir auch immer sage? Das ist auch sowas, ne, was man im Kopf hat. Ich muss dir sagen, ich habe noch nie so einen lieben Menschen wie ihn gehabt, auch als Partner. Ich weiß, das macht alles das ganz... Und selbst das leckerste Schnitzel wird irgendwann mal langweilig. Ja. Nein, aber das macht das ja auch so schwierig. Deswegen darf man so einen guten Menschen, wenn man den um sich herum hat, auch nicht belügen. Und dann muss man den harten Weg gehen und ihm das sagen und ehrlich sein. Und dann muss man zusammen entscheiden, wollen wir uns trennen und vielleicht versuchen, eine freundschaftliche Ebene zu halten, wenn das vielleicht geht. Oder geben wir uns, machen wir eine offene Beziehung, sowas. Kann man ja mal ausprobieren, vielleicht geht das ja sogar. Aber so kannst du es nicht weitermachen. Ich habe ja schon tatsächlich ab und an versucht, mich zu trennen, aber da hat er mich halt wirklich auch nie gehen lassen. Also da hat er gekämpft wie ein Löwe und... Ja, weil du auch nicht die Wahrheit noch nicht gesagt hast. Wenn du ihm gesagt hast, ich bin fremdgegangen. Wie viel Mal bist du fremdgegangen? Was hast du gesagt? Es ging über 3 Monate, es war eine Affäre. Also mit einem Mann, ne? Ja, genau, mit einem. Also es waren dann schon mehrere Male. Was ja noch schlimmer ist. Das heißt, da ging es nicht nur um Sex, sondern das war eine Affäre. Mit dem hast du dich getroffen, du musstest rumlügen, wohin du gehst und Zeit rumorganisieren. Nee, das ist nicht gut, Charlie. Das ist für dich nicht gut, das ist für euch nicht gut. Es ist auch für dein Selbstwertgefühl nicht gut. Wenn du willst dich doch im Spiegel angucken können. Und im Moment... Genau, also ich konnte mich vorher im Spiegel nicht angucken, weil ich mir dachte, das liegt an mir oder das hat alles mit mir zu tun. Das geht so ans Ego, wenn du mit deinem Partner da keinen Sex hast oder da nichts läuft. Mhm. Und irgendwie war das Selbstwertgefühl so wenig, dass ich das Gefühl hatte, ich will jetzt einfach auch merken, ob für andere das genauso ist. Oder weißt du, so in die Art, ne? Ist es Quatsch, aber... Wie war denn, du hast gerade... Ich habe mich aufgebaut, dass da jemand anderes war, der mich sexuell wieder verstehe. Wie war denn deine Sexualität vor ihm in den vorhergehenden Beziehungen? Ja, nie, ne? Ich habe immer, da war nie ein Problem. Ich habe immer ein gutes Sex, ich hatte mehr Sex, als ich Single war. Also, ne, also und du hast bei den anderen Männern auch Orgasmus gehabt? Ja. Ja, und bei diesem noch nie? Nee. Weiß er das? Hast du ihm das auch schon mal erzählt? Ja, das weiß er. Ja, das ist ja für ihn auch eine bedrückende Situation. Na klar. Insofern müsst ihr euch an einen Tisch setzen und müsst eine Klärung herbeischaffen, Charlie. Also du meinst, ich sollte ihm das erzählen? Ja, finde ich schon. So, und wenn und du dann das... erwarten, was er sagt, wie er darauf reagiert. Genau. Und dann leg alle Wahrheit auf den Tisch und dann sag jetzt so, was machen wir jetzt mit unserem Leben? Dann hat er eine Chance, dann ist er auf dem gleichen Informationsstand wie du. Und dann könnt ihr gemeinsam beraten, was machen wir. Vielleicht sagt er automatisch, gut, komm, dann lass es uns trennen. Ja. Oder wie gesagt, vielleicht Variante offene Beziehung oder irgendwie sowas. Ja, also ich glaube, dass er es, wie gesagt, weiß. Ich glaube, dass er aber das nicht direkt wissen wollte, so wirklich. Also sonst hätte er da eigentlich viel mehr nachhaken können noch, ne? Viel mehr Druck machen können. Was meinst du, wie viele Menschen... Ich glaube, dass er sich auch sagt, auch wenn ich es nicht weiß, ist vielleicht ganz gut. Ja, was meinst du, wie viele Menschen solche Dinge aus ihren Beziehungen verdrängen und verdrängen und verdrängen? Aus Angst vor der Wahrheit, aus Angst vielleicht auch einen Neuanfang zu machen. Aber letztendlich endet das alles in Frustration und Unzufriedenheit. Ja. Und dafür ist das Leben und die Zeit zu schade. Ja, ich hätte auch schon längst gedacht, dass ich schon in Frustration total bin, ja, so. Aber komischerweise, ich glaube, wenn man Menschen richtig liebt, dann ist es, man kommt damit zwangsläufig irgendwie so klar. Also auf Dauer natürlich nicht, sonst hätte ich das ja nicht gemacht. Aber ich staune selbst über mich, wie lange ich das jetzt schon so schaffe, obwohl es für mich wichtig ist. Aber ich es aushalte irgendwie. Also. Ihr müsst reden. Ja. Mehr kann ich nicht sagen, Charlie. Ja. Und die Sendung ist vorbei, also alles klar. Ich danke dir. Sehr, sehr, sehr, sehr gerne. Und alles Gute wünsche ich dir. Danke, das wünsche ich dir auch. Tschüss, Charlie. Ciao. Bis dann, tschüss. In der Technik heute Nacht, Martin Dannhauser. Nochmal unser Thema morgen. Ungewöhnliche Paare. Ich möchte gerne mit euch reden, die ihr ein ungewöhnliches Paar seid. Vielleicht ein Riesenaltersunterschied. Vielleicht seid ihr auch ein Dreierpaar. was ich sehr, sehr spektakulär und spannend fände. Vielleicht seid ihr zu dritt zusammen. Oder vielleicht ist ein Heteromann zusammen mit einer Drag Queen. Oder ein Sugar Daddy gibt's ja auch. Ein Sugar Daddy mit einem Sugar Baby. Also irgendwie ganz ungewöhnliche Paare. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen. Da sind die Leitungen wie immer geschaltet, kostenfrei. Und natürlich um 1 Uhr auch anrufen. Ich hoffe, wir sind morgen pünktlich. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Macht's gut. Gute Nacht. Bis morgen. Ciao.